Dialog 3. Ja, ich bin morgen telefonisch erreichbar. Haben Sie meine Nummer? Gut. Nein, 11. Die Hausnummer ist 11. Schöneberger Allee 11.